Anlässlich des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas besuchten die führenden Repräsentanten der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Pang Byung-so, Park Bong-zu und Choi Ryong-hae, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei in der Stadt Pyongyang und die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen am 10. Oktober den Sonnenpalast Gumsusan und bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung. Auf den beiden Seiten der Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il standen die Parteifahnen und die Staatsflaggen der TVRK und war die Erdinformation der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. Vor den Statuen wurde ein Blumenkorb im Namen von Genossen Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee niedergelegt. Danach wurde ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der PDAK und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK gewidmet. Außerdem wurde ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK und des Kabinetts der TVRK gestellt.